Agonales Missgeschick oder Der Backofen. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Regie Ulrich Gerhardt. Muss alles verzeichnet sein. Vogelbeobachtung auf Söller des Morgens, 7 Uhr im Jahr 1225, Sonntag. Auch der Gedenktag des heiligen Emerentius. Beobachtete Spezies, der Spatz, auf dem Felde Passamontanus genannt und im Hause Passadomesticus. Und was machen sie den ganzen Tag, die Sperlinge, der Passadings und der andere Passer? Sie lärmen viel, sie sind zänkisch, jähzornig, aber nicht kleinmütig, sie sind bissig und auf unedle Art mutwillig, futterneidisch und vermöge dieses Grundes sehr gesellig. Und immer Krägel, diese Sauvögel, immer und allzeit Krägel. Der Passadomesticus ist vergleichbar einem Raubritter, der zum Standvogel wird. Aha, Passadings gleich Raubritter, wieso, warum und weshalb? Primo, weil sich dieser Vogel selten von dem Ort entfernt, an dem er aus dem Ei schlüpfte. Sekundo wegen seines unritterlichen Verhaltens. Ach ja, das Verhalten, und es ist unritterlich. Sie entbehren durchaus des wahren Argons. Ihr Argon, will sagen, ihr Verhalten kreist und flattert fort immer um unedle Ziele wie Vögelei, Brut, Nestbau und Futter. Na ja, Not kennt kein Gebot. Der Spatz, ach ja, scheißen Sie beim Fliegen oder auf dem Boden sitzend? Ich habe diese Akte nie in oder an der Natur beobachten können und weiß es daher nicht. Wäre dann aber ein komischer Kasus im Hinblick auf die Spatzenpopulation. Ich finde schon lange mehr keinen Kasus komisch. Vor 9 Jahren zogen sämtliche Spatzen einmütig von unserer Blutbuche ab und suchten sich das Quartier bei Ritter Timidas. Gott, der alte Timidas steckt da noch in seiner Röhre. Angst ist im freien Gelände eine nützliche Sache, aber so im Frieden. Möcht wissen, ob dem Timidas da drüben auf seiner Luxusburg auch alles misslingt und fehlschlägt. Das möcht meine Meinung schon sein. Wenn ein Mann 10 Jahre seit dem Kreuzzug in einer Rüstung steckt. 10 Jahre, das ist lang, mir wär's zu eng in einem solchen Ding. Die Blutbuche starb ab wegen der Abtrittröhre. Das stinkt schon lange, denke ich. Das ganze Gelände vorm Fried ist verbrannt. Die Mörder ist schon ein seltsamer Stoff, wenn man bedenkt, woher er kommt und zeitigt so seine Wirkungen. Timidas, seid ihr in der Rüstung? Könnt ihr mich hören? Zu meinem Leidwesen, o Artema. Ihr müsstet mal an die frische Luft. Heute ist ein Sonntag und der Tag des heiligen Emerentius. Kenne ich nicht und will ich nicht kennen. Es war ein Märtyrer, der die wahren Werte predigte und vom Glück tot zu sein und andere Dinge. Lasst mich weiterschlafen, es hat auch keinen Wert, aber man ist in Sicherheit. Der wahre Ritter sucht den Kampf, die Bewährung. Schade ab, Konifier, ich will meine Ruhe in der Eisenröhre. Was für ein Martyrium erlitt denn dieser Emerentius? Er wurde nach der Verrichtung seiner heiligen Arbeit an einem Südseestrand gepeinigt, aber ehrlos. Arbeit ruiniert die Welt, so ist nun mal. Wieso und weshalb ehrlos? An der Südsee gibt's doch keine Regeln. Was passierte, macht's kurz. Unangenehmes Geschick das. Man zwang ihn, seinen linken Fuß zu essen, ungewaschen. Und warum den linken und nicht den rechten? Das ist nicht bekannt. Ihr seid jetzt mit 3 Unterbrechungen seit 10 Jahren in dieser Riesenrüstung. Ich habe meine Gründe. Die Welt da draußen ist ein schwarzer Scheißhaufen und ich bin Veteran. Woran starb er denn, der Fußfresser? Blutvergiftung durch rostigen Schiffsnagel in Fußsohle. Ihr müsst da raus. Ist doch keine ritterliche Haltung da drin. Was predigte der denn so? Über die Lösung letzter Fragen, das Hochhalten der inneren Werte, die sittliche Hochgesinnung in dem Geschehnis des Todes, die Ehre und so weiter fort, etc. pp. Ihr müsst endlich aus der Rüstung. Ich lieg hier recht gut, warum sollte ich? Es kommt Besuch, bedeutender, großer Besuch. Ich empfange keinen Besuch, ich bin gewissermaßen nicht zu Hause, ich bin abwesend. Ich spiele keine Rolle mehr, ich existiere nicht, basta! Einen solchen Besuch bekommen Ritter nur alle 100 Jahre. Es naht sich, aufgemerkt. Philipp von Bouillon, der große Versehrte, der unschlagbare Blinde, der Poet, der seinen selbstvergewisserischen Vortrag wird halten, das unverwesliche geistige Wesen wahrer Ritterschaft und was draus wurde. Gott hilf, der hält jetzt Vorträge und fährt so herum in der Landschaft, was nicht gar. Ist das nicht der Großneffe des Schlechters Gottfried der Allemacher? Alle machen schon, aber immer nach den Regeln. Ihr müsstet mal wieder baden, wenn ihr euch der Welt als Ritter präsentieren wollt. Ich will ja gar nicht, ach, die Welt da draußen, in der man seine eigenen Füße fressen muss. Wie ist denn der Bouillon erblindet? War es ein Zufall, ein Missverständnis, Pech oder ehrenvoller Verlust nach Regel 221? Unangenehme Geschichte das, aber wie so oft eindeutige Ursache und gemischte Wirkung. Oder war es umgekehrt? Schnurz, erzähl's schon, aber kurz. Ihr braucht wirklich ein Bad. Es war so, kurz vor Schlacht, Philipp beten um nach jedem armen Blick in Himmel mit einem Auge, weil er nur eines hatte. Da kommt Taube, Symbol und Vogel und kotet nach unten Bouillons letztes Auge verätzend. Ich finde die einfachsten Ursachen und die mannigfaltigsten Wirkungen am schlimmsten. Als ich in Damaskus war... Um Himmels der Gnade und meiner Willen, bitte nicht diese Story schon wieder. Bequemt euch nun endlich aus der Rüstung? Besuch, berühmter Besuch. Puh, wann kömmt er denn und wie kömmt er, wenn er kömmt? Er wird geführt von einem edlen Windspiel aus der englischen Schule Search and Find. Sind blöd die Windspieler, aber dafür ritterlich, tapfer und für Eindrücke empfänglich. Es ist Tea Time. Ja, ja, ich werde mal mählich rauskriechen. Ihr stinket ganz entsetzlich. Ein Ritter benutzt keine Rüstung als Kloake. Der Abtritt ist doch direkt am Morgen nebenan. Sparzeit in diesen Zeiten. Diese wertlosen und sinnlosen Gänge in diesen Zeiten. Auf zum Abtritt, ab vom Abtritt. Nee. Entrüstet euch. Moral, Ehre. Das eine ist so verzwickt wie das andere. Unterhalb meines Schlüsselbeins errichtete eine Mausmutter ihr Nest. 12 unmündige Säuglinge, freilich ohne Ehre, ohne Moral, kennen keine Regeln, aber... Das Bad wartet, fraternisiert mit Mäusen in einer Rüstung. Vielleicht ist die Idee, sich vor der Welt in einem Panzer zu verstecken, gar nicht so übel, Eisenschall. Der gute Mann hatte wohl ein formidabel blödes Schockgeschehnis in Damaskus, verlor wohl ein Lützel an Prestige oder Reputation, aber das ist doch kein Grund. Und er kriecht jeden Tag hinein und hinaus, da müsste der Panzer aber überaus geräumig sein. Ja, in Damaskus kann man was erleben. Er wohnt in einem riesenhaften Kataphraktenpanzer Tag und Nacht, eben wegen der einen Ursache im Ausland. Nee, ich tät niemals in so eine Rüstung kriechen, wäre die Angst noch so groß und das Ding noch so kataphraktisch. Es war eine Feigheit, eine stupende Ignavia oder auch Timiditas, regelgerecht. Mit der Feigheit vom Feind ist so eine Sache. Einstens traf mich aus der Ferne freilich eines heidenhölzerner Bolzen am Sack und ich hörte die Engel im Himmel singen. Der Schmerz war so innig, dass ich bei Ehre blieb. Das müssen schon sehr starke Sinneseindrücke gewesen sein. Direkte am Nervus Rerum des Mannes. Ja, der wahre Ritter muss immer seine Sinne schärfen durch die Veredelung der Kampfmittel. Das sagt jedenfalls in seinem Kanon ein gewisser Monsieur Bouillon. Was er nicht sagt, gilt das auch fürs Fußvolk? Ach was, wo denkt ihr hin? Die kennen nur den Gedanken an Fourage und Vögelei und Geld. Der wahre Ritter hat ein Bewusstsein für die Ehre. Und die Werte, die so dran hängen. Was ja nicht. Der Timidos da in seiner Rüstung, hat er viel Personal? Ein Lützel an Leuten ist vorhanden. Ein Quacksalber namens Ademar und ein Fratre, der soll studiert haben in Florenz, Paris und Bückeburg. Und die Burg, die ist gut im Schuss? Ich denke wohl. Der Herr Ademar legt viel Wert auf den alten Kanon. Also, was sollte man hochhalten, kultivieren und so weiter fort? Aha. Wenn man wie eine Maus in einer Rüstung steckt, dann ist das schon ein gewisser Verfall der Werte, denke ich. So muss man's sehen. Es war ein Schock damals in Damaskus. Ich stak vertikal in einer damaszenischen Backröhre, aber nicht allein, umzingelt vom Feind und ich... Vigilius hört. Es gibt auf dieser Welt einen Haufen von sogenannten Interactiones. Einige haben ihren Wert in sich, wieder andere leihen ihn sich von Konflikten, wieder andere genügen sich selbst und haben mit den Rittern nichts zu tun. Lieber Doktor, ich begreife nichts ohne Beispiele. Seit dem Schock in Damaskus denke ich an den Ehrverlust auf dem Abtritt, dann steigen uralte Dünste der Erinnerung auf. Unser Turm, der Donjon, ist in einem maroden Zustand, wisst ihr das? Und das Möblement zerfällt. In diesen Zeiten zerfällt viel. In allem ist der Wurm. Oder Tempus edax rerum. Die Zeit zernagt die Dinge. Ihr habt gut reden mit euren lateinischen Sprüchen. Diese Interaktiones, die unterliegen ja doch gewissen Regeln, wie? Für alle Interaktiones gibt es einen Kanon, freilich doch. Da gibt es Interaktiones zwischen Ritter und Ritter, Ritter und Dame, Ritter und Tier und vor allem Ritter und Feind. Darüber die Taube der Ehre. Der Spatz Passer Domesticus ist's wohl nicht. Der Feind, wer ist denn der Feind recht eigentlich? Der Feind ist stets exakt das, was wir nicht sind. Ach so, ist das so einfach, ist das so sonnenklar. Der Feind ist stets immer, was wir nicht, aber klar doch, aber was tun? Mir ist das Ich-Ideal abhanden gekommen und damit ist meine alte Triebfeder zerzaust. Nein, in der Mauser ist sie aus dieser Ursache. Aus diesem Grunde. Gründe und Folgen. Habe ich keinen Mut mehr für diese Interaktionen, sie gehen ja immer schief. Ach was, zu wenig Ordnung. Zu viel Frieden, das wäre ein Grund, der zureicht. Und alles neigt zum Zerfall, innen wie außen, in den Fluren und den Kammern, auf dem Abtritt und im ehelichen Bette, und alles ist mickrig und zerfällt ebenso. Omnium rerum principia parva sunt. Der Ursprung aller Dinge ist klein, das sagte Cicero während einer Krise. Hatten wir nicht mal eine alte Scharteke in der Bibliothek? Edle Taten, edle Ritter? Es waren edle Storys von Ehre, Großmut und Tapferkeit, auch vor dem Feind. Gibt's denn keinen mehr, der die alten Storys kennt? Aber sicherlich. Es ist ein blinder Ritter namens Bouillon oder Bouillon. Der hat den alten Kanon noch drauf. Man sollte wieder kämpfen, ritterlich kämpfen gegen Läuse, Mäuse, Wanzen, Spinnen und Kakerlaken, erbarmungslos, aber regelgerecht. Timidos in Bouillon oder Bouillon. Es kommt mir irgendwie bekannt vor, irgendwie. Und legt vor dem Baden bitte die 8 Katzenfelle ab. Muss das sein? Ist die Wanne nicht zu tief? Barbarossa ertrank in einer Wanne. Nein, ritterlich, in einem Fluss in Asien. Wozu soll ein Bad am Nachmittag gut sein? Ich habe allerlei ins Wasser gemischt. Per Exempel Johanniskrautessenz gegen die Blödigkeit des Kopfes und von einiger Wirkung auf die Ich-Kräfte. Ja, ja, Ursache und Wirkung, als ging's nicht anders. Warum müssen wir überhaupt diesen blinden Ritter empfangen? Der wird Atzung verlangen und sein Hund wird an die Wände pieseln. Weil Ritter Bouillon noch alle Regeln kennt. Den Gesamtkanon, die Bedeutungen der argonalen Spiele aus dem FF, den Sinn der Interaktiones und auch sonst. Was zum Tatzelwurm sind argonale Spiele? Kommt mir bekannt vor. Der Argon... Das sind die ritterlichen Wettkämpfe und Bouillon hat mindestens 144 Ritter ritterlich besiegt, moralisch und tödlich. Alle auf einmal oder hintereinander weg? Läppische Frage. Da könnt ihr mal sehen, dass ihr nicht mehr sicher in der Etikettenfrage seid. Geht jetzt in die Wanne. Reist er wohl mit ein paar Damen? Das steht nicht zu fürchten. Wahre, wandernde, dazu blinde Ritter mit Erfahrung sind einsam. Besteigt endlich die Wanne. Habt ihr einmal eine Dame kennengelernt, früher? Es hat sich leider nie ergeben, aber mein Interesse ist mehr als brennend. Wenn ihr dann werdet gebadet sein, treffen wir uns 5 o'clock im blauen Saal und lasst die Katzenfelle ausdünsten. Was für eine Figur mache ich denn so? Naja, wisst ihr, so ein Körper hat auch ein Schicksal und 10 Jahre liegend in einer Rüstung. Raus mit der bitteren Wahrheit. Bitte sehr. Pardon, euer Körper, so als Form, ist gänzlich sans façon. Hier mischen sich allzu innig Ursache und Wirkung. Außer Form, also will sagen formlos, also ohne Form oder wenn überhaupt eine Form, dann lädiert irgendwie. Es ist dies wohl eine Frage der Haltung. Wer da? Ritter Bülent mit Hund, schwer verwundet auf den Tod, bittet um Gastfreundschaft. Hier ist er schon, euer erfahrener Ritter, und ich hock noch im Zuber. Der Ritter ist blind und wird sich nicht daran stoßen. Tretet näher, Bülow. Danke, ich muss mich setzen. Platz, Cicero, Platz. Ihr seht erbärmlich aus. Ja, recht angebufft. Was stieß euch zu? Überfall auf Feldweg kann auch ein Holzweg gewesen sein. Ich werde euch verarzten, ich hab drauf studiert. Wie viel Liter Blut habt ihr verloren? Vermutlich 2 1/3 Liter. Die Kopfschwarte ist gespalten. Axt oder Beil? Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Wo bin ich? Wer seid ihr? Und wer ist der Mann im Zuber? Ich bin Dr. Ademar. Und der Mann im Zuber ist Ritter Timidos. Timidos, Timidos. Der Timide. Ja, ja. Ihr wollt den Vortrag hören. Aber ich muss mich erst rekurrieren. Durch den Schlag auf die Schwarte habe ich viel vergessen. Es stinkt hier gewaltig nach Mäusen und Ratten. Sind Mäuse, sehr freundliche Tiere, regellos, aber gesellig. Tag auch, wie steht's? Schlecht. Timidos, ein bekannter Name. Seid ihr mal in Damaskus gewesen? Nee, nie, wo soll das sein? Aua! Im Morgenland. Oh, weh. Der Kopf ist beinahe hin, die Backe ist durchbohrt, ich sehe eure belegte Zunge, ein Knie ist im Eimer, das andere geht so. Habt ihr auch was auf die Testikel bekommen? Es gibt keine Stelle meines Körpers, die keine Blessur hat. Es war ein gemeiner, regel- und formloser Angriff aus dem Hinterhalt. Oh, mein Schädel! Seht ihr, Ademar, die alten Werte verfallen, wenn keiner mehr die Regeln einhält. Ich hab's immer gesagt. Wie heißt euer Hund? Nun sitzen wir noch immer auf dem Söller, haben die traurige Lage erkannt und wissen nicht weiter. Vielleicht sollte man in einer solchen Lage handeln. Das ist eine gewaltige, wertvolle und schöne Idee. Jawohl, einfach handeln. Aber wo anfangen? Die Gesamtlage, wie ihr sagt, besteht aus lauter Einzellagen, die wollen bedacht werden. Kühe haben wir nicht mehr? Maul und Klauen, solche. Ein Kalb überlebte, ging dann aber fort. Es hieß Eulalia. Aha, ging dann fort. Was sagt denn euer Aristoteles zum Handeln? Es war eine harte Nacht, die letzte. Aber ich erinnere mich, dass er das Handeln einteilte, theoretisch in notwendiges oder nicht notwendiges Handeln im Sinne von Tun und Machen. Was notwendig wäre, das wäre eine Inventur, einmal in der Burg und einmal außerhalb der Burg. Was exakt versteht ihr unter einer Inventur? Oh Gott, da habe ich einmal einen großen Gedanken von Wert, der nicht sofort zerfällt, und sofort entmutigt ihr mich. Ich will wissen, was los ist. Macht gefälligst Vorschläge. Subito. Man könnte die Räume zählen und dann die Gegenstände, die sie enthalten. Sodann könnte man den Zustand der gezählten Gegenstände beschreiben und ihre Mängel aufzählen. Und das nämliche Prinzip könnte auch zu einem ähnlichen Handeln in der Umgebung führen. Das ist gut, das ist sogar ausgezeichnet. Ich nehme mir den Donjon vor. Das sind mit Verlies, 5 Stockwerke von unten bis oben. Hoffentlich sind die Leitern intakt. Wollt ihr mir diktieren? Ich schreibe sehr flüssig und kenne aller Gegenstände Syno oder Homonyma. Wie wir das Vizeverser machen, ist egal. Ihr geht raus, Hofgärten, Graben und Weiden und macht dort Inventur. Draußen? An der Natur? Im Morast? Wir haben Februar und man versinkt bis zum Pardon im Dreck. Genug geschwatzt, Eisenschall, jetzt wird gehandelt. Timidos, ihr könnt den Zuber jetzt geruhig verlassen. Nee, es ist wie eine Seeschlacht in der Antike gegen die lausigen Flöhe. Wer hat euch überfallen, Bülow? Hat der Mann sich vorgestellt? Vielleicht eine Verwechslung? Vorgestellt? Gegrüßt? die Distanz bestimmt für die Interaktion ist. Der? Nein. Das Ritterliche ist im Eimer, sag ich immer. Habt ihr euch gewehrt? Aber ja, certainly, doch. Mein edler Hund half nicht. Er ist ängstlich wegen der Kurzsichtigkeit. Ich traf ihn mit einem alten Dolch circa 40 Mal in die Brust und in den Rücken, nachdem ich ihn umgedreht hatte. Ach nee, ein fairer Kampf, Mann gegen Mann. Ich tät ja gerne eure alten Stories hören. Was könnt ihr denn so anbieten? Für eine halbe Stunde Bulon's True Tales verlange ich einen Becher Wein und einen Huhn gebraten. Für eine Stunde... Danke, die Erzählhaltung scheint klar. Für Bulon's Grand Tour nehme ich gerne einen Spieß ohne Leber und einen leichten weißen Falerner. Ihr kommt wohl viel rum, wie? Von Damaskus bis Jerusalem nehme ich... Nee, die Gegend mögen wir nicht. Viel Hitze, viel Staub. Nee, die lasst aus. Welche Burgen habt ihr auf der Tour schon im Heim besucht? Ich fing an die Grand Tour in Mercur. Arme Verhältnisse, traurige Hühner, ehrloser Wein, barbarische Frauen, sodann Epinal. Verbrannte Hühner, schmackhafte Frauen, traurige Ritter. Oh Gott, meine Gedanken fliehen. Pardon. Welche Fiktualien nehmt ihr für eine Aufzählung? Lass das, Atema. Und wie sind die Ritter da draußen so? Ach, die Sitten verrohen, die Armut ist groß, das Ethos sehr klein und die Regeln vergessen. Einige sind verwahrlost, die anderen ennuiert. Ennui was? Sie mopsen sich. Und Damen, seid ihr auch Damen begegnet, echten Damen? Ich bin blind, ich konnte sie nicht sehen, nur riechen. Und wie rochen sie? Gab's viel zu riechen? Lady Tales kosten extra und nur gegen Valuta. Das regeln wir später. Nun sagt schon, wie sie rochen. Sie rochen manchmal gut, manchmal schlecht und mitunter überhaupt nicht. Schade. Als ihr noch euer Augenlicht hattet, wie sahen die Damen damals denn aus? Bunt. Aha. So dann Cornimont, einbeiniger Ritter, warf den Hund und mich in den Burggraben. Ich rettete den Hund. Die Sitten verwildern wirklich, aber der Burggraben funktionierte. Aber sonst überall währte Ver- und Zerfall, wohin man blickt. Vor 10 Jahren ward ich einmal gut bewirtet bei einem Ritter. Ein Turm, umgeben von Kaninchenstallpalästen, belgische Riesen am Spieß, blaue Wiener gebacken und ein Weibchen war da, reines Alabaster, bekrönt von Erdbeeren. Wie war es, ein Weibchen, eine Frau, eine Dame? Ja, ja, und die unmenschliche Höflichkeit des Ritters wegen eines Seelenschocks in Damaskus. Ich persönlich habe Schocks stets hurtig verdrängt, wenn sie nicht zu vermeiden waren. Wie wahr? Man muss das einfach vergessen. Damaskus, Ausland, Orient, ein schöner Name. Ja, wir waren dort. Auch mein Bibliothekarius Bruder Shimara war mit da unten. Da er das Alphabet beherrscht, schreibt er meine Abenteuer auf. Ein ganz gewissenhafter Chronist seiner Zeit. Viel Kalligraphie. Sagt einmal, Atemar, man könnte den Ritter vom Turm mit seinem Alabasterweibchen nach so langer Zeit wieder einladen. Der Bruder Shimara soll das Billet ersinnen. Eine gute Idee, eine feine Idee. Seid ihr wohl auf, Bulon? Ach was. Mein Gott, Alabaster, ihr seid primo mal wach und Sekundo aus dem Pfühl. Was geschah? Ein lausiger Lärm rollte mich aus dem Pfühl. Was geschieht? Wir machen Inventur. Eisenschall draußen, ich drinnen im Donjon. Was gibt's denn neuerdings zu inventarisieren? Ich hab gerade so schön geträumt. Ich lag nackend auf einem Himmelbett und 70.000 Ritter standen und huldigten der Odaliske. 70.000 Ritter, was für ein Geschepper. Ich war mal 1184 dabei. Es war die Initiation für 2 Barbarossa-Söhne. Und alle standen sie gierig um mein Bett und ich war grazil wie eine Gazelle und zeigte meinen Mädchenflaum. Ja, damals war ein wüstes Geschepper und Gescheiß und die Kloaken waren verstopft. So kann's nur in Europa stinken, naja. Zwei Bahn- und Brokatmäuse fraß, eine Hermelindecke Motten fraß, zwei Lehnstühle Schins, schon wieder Motten, die kennen keine Werte, die Schweine. Ein Flambergschwert, Gott, was sucht's hier, Griff im Eimer, naja, Gewinnbeteiligung muss nicht gerade Qualität bei der Verteilung sein. Scheiß Kreuzzug, scheiß Damaskus, Nachttopfporzellan angebufft. Persisches Porzellan, aber leck. Was, das Ding leckt, seit wann? Och, so seit 10, 11 Jahren, aber es leckt nur so ein bisschen, beinahe überhaupt nicht. Auch im Eimer, Gott, ja, die Werte verfeilt, ob man's will oder nicht. Mach doch einen neuen Kreuzzug, Heiden und andere Feinde finden sich leicht. Hab mein Feindbild verloren. Kommode weiblich, die Bronzeapplikationen sind weg. Bedeckt eure Nahreize, der Doktor kommt. Die sogenannte Außenwelt wird entschieden überschätzt. Die Natur, meine ich. Es pisst und pisst überall Morast und man sinkt bis zum Skrotum. Oh, pardon, Madame. Schön, das ist eben so. Nun rapportiert, wie ist die Lage da draußen? Schlecht. Ursache und Wirkung fallen glatt zusammen. Ich richtete mein Augenmerk auf die Dinge von Wert, beweglich oder unbeweglich. Und? Die Probabilität, dass da ein Ding herumweste, das wertvoll wäre, ist gleich null. Zum Beispiel die Kaninchen. Oh nein, was für ein Wertverlust. Wir hatten über 6 Rassen aus aller Welt, Christen und Heiden durcheinander. Es gab einen Kaninchenkrieg. Eine Art Kreuzzug aller gegen alle, was die Population dezimierte. Die belgischen Riesen notzüchtigten die Angoras. Die Russen bestiegen die deutschen Widderfrauen und massakrierten die Böcke, während die welschen Riesenschecken Unzucht mit den blauen Wienern trieben. Auch hier blieben die Böcke auf dem Feld der Ehre. Es blieb also kein Tierlein verschont? 2 Weiblein blieben wohl übrig. Vor Kummer sind die mordskahl und traurig. Ach, weiter im Text, aber kurz. Die Stallungen sind abgebrannt, Ziegenstall intakt, die Zisterna für die Märder geborsten. Ein Meer von Scheiße, pardon, Madame. Och Gottchen, Eisenschal, wenn's nur immer nur die Märder wäre. So dann 2 Funde gemacht. Etwas Wertvolles, etwas von Rang, eine Sache von Dignität? Meine alte Schmucktruhe? Am unteren Fried fand ich ein Billet. Was für ein Billet? Ich hab schon Jahre nicht mehr eines geschrieben oder gar empfangen. Ein Billet du? Ist's parfümiert? Es stinket nach Schweiß und Märder. Herr Gott, löst das Siegel, macht's auf, was steht drin? Sehr geehrter Monsieur Vigilius, dies schreibt, indem ich diktiere, mein Atlatus, Bruder Chimara, der das Alphabet kann. Meine Bitte, kommt doch mal rüber mit Gemahlin, nicht ohne, wir haben uns lange nicht gesehen und einen Anlass gibt es auch, weil Bruder Chimara das Heldenepos hat beendigt. Als Ritter im Heiligen Land, Gruß Timidos im Hause, PS römisch 1, bringt doch ein paar Junkernickel mit. PS römisch 2. Im Übrigen auch ist der berühmte Ritter und Poet Bouillon zu Visite, krank, aber edel. Da lebt man nun 10 Jahre nebeneinander und denkt nichts Böses und dann sowas. Gott, nein, diese alten Geschichten und verkackten Kamellen. Eisenschall schreibt, not bloody likely oder ein Patissin. Die erste Einladung seit 10 Jahren und ihr wollt nicht hin? Wir gehen in 2 Stunden, ich mach mich schön. Ja, ja, schon gut, wir gehen hin. Die Lage wird partout nicht besser, Eisenschall. Erst ist sie hoffnungslos, dann will man mal handeln, weiß aber nicht, was tun, und dann kommt eine Einladung. Bulon, Bulon, ist das nicht der alte Kerl, den Sie in Aleppo geblendet haben, wegen Notzucht an nubischen Odalisken? Wo soll ich Karnickel herkriegen? Ritter Bulon, das ist unser Bruder Chimara, der nach wahrhaft mündlichen Quellen einen Bericht hat gefertiget über des Ritters Vigilius Abenteuer im Heiligen Land 1225. Und dies, Bruder Chimara, ist der fahrende Ritter Bulon, der blind, blessiert und blöd im Kopf seinen berühmten Vortrag wird halten vom unverweslichen geistigen Wesen wahrer Ritterschaft. Grüß Gott, die Herren, fertig bin ich. Vollendet die Chronik. Das Ding ist fertig und komplett. Und ihr habt die sogenannte Wahrheit schon behandelt und alles weggelassen, was nicht hingehört. Aber ja, ganz gewiss. Und das Malen der vielen Buchstaben griff mich an wie ein Feind. Ach ja, wie doch das Geistige so zehrt. Es ist seinem Wesen nach immer eine Attacke aus dem Hinterhalt auf die Natur des Menschen. Ich bin completo finito. Und ich schrieb mit einem Federkehl, der sich entsetzlich sträubte, und ich benutzte Tinten, die da glecksten, und für die Farben Galläpfel und der Stechpalme Extrakt, und übel ward mir. Da wogte ja wohl eine wahre Schlacht auf dem Pergament, Eiderdaus. Und die Kermesschildläuse griffen aus dem Hinterhalt an, und ich attackierte sie mit Arsenpulver. Und das Fell war blutig rot, und so marschierten die Buchstaben in Reih und Glied. Schon gut, Bruder Chimara, die Schlacht ist vorbei. Scheint ja geklappt zu haben. Wie viele Seiten habt ihr denn? Und ich schrieb auf zarter Kalbshaut eines Kälbchens, namens Eulalia, auf Mädchenhaut sozusagen, und es focht mich an, und ich kämpfte mit gesträubtem Kiel, und in der Kutte war was los, und ich erledigte Mann für Mann 43 Wörter pro Tag, groß und klein. Ja. Das See, Bruder Chimara, Arbeit, Kampf, Metzeln und Machen gehen immer auf den Sack. Flennt jetzt nicht rum, holt mal Luft, Ruhe in der Kutte, habt Acht, und fangt dann einfach an. Und hallo, und Tag auch. Ist hier jemand? Freilich doch, Monsieur Vigilius. Tretet näher. Das ist mein Weib Alabaster. Ich erstand sie vor 20 Jahren auf dem Sklavenmarkt von El Kahira, war kein Sonderangebot. Dies ist mein Herr Eisenschall, Doktor, Philosoph und Vogelkundler. Was für glückliche Umstände, Madame. Dies ist Monsieur Timidos, da an der Wanne, er nimmt ein streng medizinisches Bad. Der Ritter Bulon und unser Bruder Chimara, der schon sehr das Alphabet beherrscht. Timidos, ach ja, lange nicht gesehen, wie? Kann man wohl sagen, alles lange her. Wie geht's, wie steht's? Schlecht, Timidos, alles fällt zusammen, verdirbt, verliert an Wert oder ist schon im Eimer. Kenn ich aus dem FF. Rückt näher an den Zuber, setzt euch, macht euch gemütlich. Bruder Chimara hat endlich unser Damaskus-Ding bearbeitet. Gott ja, Damaskus, feine Idee, das höre alte Geschichten gern, verabscheue neue. Damaskus, also, hab keine Erinnerung so im Detail. Geht mir genauso, Vigilius. Na, dann leg mal los, Bruder. Erste Episode, es zogen einmal zwei Ritter ins heilige Ausland und es war zweite Episode am Ende der Reise nicht Aleppo, wo die Geschichte geschah, sondern Damaskus. Ja, Herrgott, recht artig das Textlein irgendwie, aber irgendwas fehlt sozusagen. Der Mann kennt die Genera Dicendi nicht, die Stilarten. Ruhe im Karton, Bilon. Das ist unsere Story. Vermisst ihr irgendwas, Vigilius? Beim Arsch des Propheten die Stimmung vielleicht, wisst ihr? Es war eine Bombenstimmung. Mal raus aus der Mörder. Ach was, tatsächlich? Na ja, macht mal fort, Chimara, und ein bisschen Stimmung rein. Erste Parenthese. In erster bis dritter Episode Bombenstimmung. Ich hätte gern eine Liebesgeschichte. Hübsche Ritter, stracke Glieder, süße, unauslotbare Fräuleins mit milchweißen Brüstlein, ein paar Vögelein in der Wüste, Seufzerei und sodann Tragik im Geviert. Ach ja, und viel Rosenduft im Schritt der Damen. Es ist immer was Feines, lässt sich sagen. Dritte Episode. Ich hab jetzt die Ritternamen verschlüsselt. V und T. Ritten auf eine Hügelkuppe. Viel Sand, viel Sonne. Chimara wählt jetzt subito den mittleren Stil, Genus Medium, Mediocre oder Floridum. Ruhe und ihr fahrt fort, Chimara, meinetwegen auch Floridal. Vierte Episode. Da sahen sie den Feind, indem sie seiner ansichtig wurden. Und er war gepanzert und auf vier Beinen, ähnlich der Kermesschildlaus. Oh, du mein Gott, was für eine Metapher. Mir dämmert's wieder. Es waren massenhaft Gepanzerte, Hunderte und Tausende, und ich hatte eine Heidenangst. Ach ja. War's nicht in der Senke oder einem Tal, wir unten ganz allein zu zweit und die da oben Überzahl? Fünfte Episode. Oder der Feind überall. Unten und oben, hinten und vorn und an den Seiten ditto. Viel Geschrei, viel Geschepper. Wie ich mich doch ganz schwach erinnere in diesem Moment, aber weiß ich, ob's die einzige Wahrheit ist. Wie ging's denn so weiter? Also mir persönlich reicht, was ich bis jetzt weiß, wenn's stimmt. Die Details regen sich im Gedächtnis ganz aufdringlich. Ich brauche Wein. Wir trinken immer einen guten Ermitage. Er schmeckt ein bisschen sonderbar, weil die Schweine immer auf die Rebstöcke pieseln. Macht nichts. Wein ist Wein, wenn es um die Wirkung geht. Bei der Jungfrau Maria, was war's damals? Schwül vorm Feind. Ja, erzählt und singt mal, Chimara. Was haben wir eigentlich gemacht? Kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Schleppte eine silberne Schüssel ab, das weiß ich noch. Die sechste Episode? Der Backofen. Ein Backofen? Was für ein Backofen? Der Backofen, der alte Backofen. Die Röhre, die Zuflucht der Feigheit, steinerner Druck. Gute Metapher, Timidos, indeed. Fortsetzung, 6. Episode, Mittel und Endstück. Den Arsch zusammenkneifend flohen die beiden Ritter in einen alten Feldbackofen, in dem die Feinde nicht mehr backten, und sie staken darin, dos a do, und in Ängsten über allzu enges Backofenlos und Feindesumzingelung. Anderthalb Tautazismen in einer einzigen Episode sind zu viel. Stil beachten. Es waren wohl immer die 6. Episoden in meinem Leben, die zu lang waren. Ja, Gott, und dann? Für das Finale wählte ich den erhabenen Stil. Genus sublime. Und es war schwer. Brav, mein Junge, ganz brav. Das Genus tumidum ist ein wahres Schlachtross und kann alles kurz und klein machen. Und wären sie der Starken und Starken in jener Steinröhre, erfreute sie Gottes Gnadensonne, indem sie schien und auch brannte wie eine Feuerlohe, gesandt zur unwandelbaren Bedrängnis. Eine ganz sublime Stelle, sehr hübsch, Jimara, immer weiter so. Und sie gingen inne und sie geißelten sich sehr, all dieweil sie ein großer Drang überwallte, der das seine tat, so dass alsobald wie ein Rüchlein. Na, na, Bruder, immer bei der Wahrheit bleiben, auch beim Gebrauch des Genus tumidum. Ja, schön, das alles sehr nett, Prost. Wird wohl so gewesen sein, Prost, Timidos. Wie ging's denn nun weiter? Was geschah? Da stecken sie und stecken sie, na und? Am Ende dieser Episode wechselte ich dann wieder und wählte den leichten Stil in einer stimmigen Reihenfolge. Sie schissen sich gewaltig in die Rüstungen und die Flut stieg und ein gewaltiger Gestank breitete sich aus und viele Tiere der Wüste starrten dahin und auch die Ritter sprachen zueinander und der Ritter V sagte: Ach, wisst ihr, ich hab genug von diesen verkackten Episoden, die einander immer ähnlich sind und blöd. Prost! Prost, aber jetzt will ich das Ding auch zu Ende hören, wo es der Chimara schon hat aufgezeichnet, egal ob's wahr ist oder nur wahrscheinlich. Es ist die absolute, unverstellte, wahre, durch nichts angereicherte, tragische Wahrheit. Punkt. Ende der 6. Episode mit einem Dialog. Dialog ist nicht immer gut, überhaupt nicht. Was tun, fragte der Ritter V. Keinen Schimmer hab ich, erwiderte der Ritter T. Aber wir müssen diesem Ort entfliehen, weil mich der Gestank umbringt. Nee, nee, Chimara, wenn schon die sogenannte Wahrheit, dann die richtige. Ich glaube, ich hab gesagt, beim süßen Jesulein, mir geht der Arsch auf Grundeis, die Gebete steigen, die Merbe auch den Himmel, aber wir bleiben besser in der Röhre wegen dem Feind. Der Feind ist stets das, was wir nicht sind. Wenn das die wahre Situation war, dann war sie wahrlich beschissen. Aber wie zum Geier ist diese Story überhaupt entstanden? Derlei kommt ja nicht einfach so ans Licht, wie? Diesen Bericht diktierte mir Monsieur Timidos unter Schock. Die Sinne lädiert, der Verstand. Ja, ja, schon gut, Bruder, Prost. So war das also. Das ist die Wahrheit aufbewahrt durch ein ritterliches Delirium und einen Mönch, der Kermesflöhe wichst. Bitte, Madame, wahrt wenigstens ihr die Form. Diese Formlosigkeiten verraten jeden Stil. Da kommt ihr wieder auf die Burg. Ihr bringt nichts mit, ihr bringt nichts hin und auch nichts hoch. Wegen des Verkriechens in einem Backofen in Damaskus. Oh mein Gott, hätte mich bloß Ibn Tamerin gekauft. Schlepphoden aber das Gemüt eines Hundes. Durch Blessuren und blödem Kopf, aber eines weiß ich, das Wesen wahrer Ritterschaft kam nicht zum Vorschein. Bei Gott, wenn's danach geht, da blieb eine Menge unvorscheinlich. In Wahrheit, wenn die sein muss, blieb eine Masse Stoff außen vor, zum Beispiel die Fliegen. Herden! Schwärme. Schwärme. Von Fliegen weiße, schwarze, grüne und goldene. Ja, Gottchen, ja, und die glitzerten wie höllisches Blendwerk, wenn sie wie berauscht ihre Rüssel in die Mörder tunkten. Und bei Gott gestochen haben die Säuer, auch das ist eine Wahrheit und keine halbe. Nun ja, mit der sogenannten Wahrheit hat es immer so eine gewisse Bewandtnis. Soll ich denn fortfahren? Die Episode Damaskus im Rücken, aber endlich... ist voller Kurzweil. Ach nee, lass man, Chimara. Ich kann mir nicht helfen bei dieser Story. Wenn die sogenannte Wahrheit mal zum Vorschein kommt, sieht sie irgendwie hässlich aus. Meine Herren, wie fandet ihr Chimaras Garn? Vom sanitären Standpunkt höchst bedenklich, vom poetischen missraten und von der Stimmung zu gleichförmig. Herr Ademar hat recht, rein in den Backofen, drin und wieder draußen und dazwischen Irrtümer mit Fliegen. Nein, die Wahrheit kann ganz anders aussehen, wenn sie will. Die Fliegen nehme ich nicht auf meine Kappe. Gott, Leute, aus so einem Backofen lässt sich in einer Story auch ein Drache machen. Die Folgen von dem Backofen, die waren's. Alles ging in die Hose danach. Meine Herren, ich habe 1000 Storys erzählt, kompiliert und interpretiert. Ich sag's, so eine Erzählung ist immer eine Interpretation der Welt. Basta. Aber bitte doch, Rita Bülow, die Wahrheit ist die Interpretation der Realität, der Welt und der Backöfen. Irrtum, mein Bester, ein leider weltweit verbreiteter Irrtum. Da haben wir die Welt und dann gibt's Ereignisse und die muss man stimmig interpretieren. Und dafür gibt es strenge Formen. Ruhe im Karton. Da ist was schiefgelaufen in Damaskus, aber musste man's auch niederschreiben. Also meinetwegen, das sage ich mal so, eher nicht. Aber furchtbar und zum Kotzen war's schon. Das ist schon wahr. Schon Aristoteles sagt, die Wahrheit ist nie so, wie sie scheint. Oder war es umgekehrt? Mir sprengt's den Schädel vor lauter Sinnen und Trachten, was wahr, was eine poetische Invention oder Lügenzeug. Aber bei Fliegen, wenn die vorkommen, muss Genauigkeit herrschen. Denn es gibt Raub, Menier, Buckel, Nackt. Ruhe, alles schweigt jetzt. Fliegen. Ich weiß nicht, womit der Kopf steht. Was hat denn der Chimara verbaselt, edler Bülow? So gut wie alles. Vor allem fehlten für eine klassische Rittererzählung die Topoi. Die was? Genau, die fehlten massenhaft, hinten und vorn, auch in der Mitte. Das sind Regeln oder die Schemata beim Erzählen, Chimara. Also eine Kriegsgruppe von Formeln, Phrasen, Motiven, Emblemen und Zitaten, mit denen die Realität auch und gerade Ereignisse in Damaskus kann und muss dargestellt werden. Hättet ihr zur Not ein Beispiel? Selbstverständlich. Ihr schreibt da simpel und still wie ein Trottel, die Ritter flohen in einen Backofen. Nein! Doch, so war's schon irgendwie. Das war leider die Wahrheit da in Damaskus gen Abend. Man sagt es nie direktement. Zuerst sinnt der Ritter auf taktische Flucht. Und die Ritter sannen doch. Und wie? Aber nicht in meinem Text. Nur in der Realität. Und auch nur ein Momentchen. Ich denke, ich begreife die Sache. Es müsste heißen, da sannen die Ritter auf Flucht. Exakt. So heißt die Figur, die alles poetisch in der notwendigen Schwebe hält. Nur so kommt das wahre Wesen des Ritters ans Licht. Sagt mal, Ritter Bülow, ihr seid ja ein ganz ausgebuffter Poet in Wahrheit. Die Wahrheit, sagt einer der Alten, hat immer ihre ganz eigene Würde. Wahrheit hin und Wahrheit her. Ich tät jetzt gern was trinken und was zwischen die Kiemen. Bülow, wollt ihr nicht einen nagelneuen, wahrhaftigen, poetischen Bericht abfassen für mich? Ja, gemütlich irgendwie. Ist das Gesöff fertig, Athema? Noch zu heiß. Es tät jetzt innerlich verbrennen. Madame Alabaster, ihr seid so schön wie eine Butterkugel in der Sonne. Rückt mal näher. Ja, so ist's gut. Herrgott, wonach riecht ihr? Es haut einen um. Perhaps ein Lützel zu viel Zwiebelpaste. Was ist das für ein Gesöff, Athema? Es haut einen um. Es nennt sich nach einem englischen Rezept der Mönche Syllabub. und man wendet es innerlich und äußerlich an. Es besteht aus Milch, Rum, ein Lützel Ermitage, auch ein Lützel Likörsirup. Gut, das Zeug. Bin ganz down von der Erinnerung an die Wahrheit. Sag mal, muss sie sein, Eisenschall? Nun, ein wenig schon, nur nicht immer so aufdringlich. Die wahre Wahrheit muss Anmut haben, Würde. Und immer die Relationen wahren. Recht gesprochen. Das Syllabab ist so furios wie seine Wirkung. So eine wirklich wahre poetische Erzählung ist nicht billig, Timidos. Die Wahrheit, recht bedacht, ist immer teuer. Angenehm bei euch, Timidos, für Damen, und es stinkt wahrhaftig nicht nach Merda. Ritter Bülon, erzählt doch ein paar passende Storys aus eurem berühmten Kanon. Es schwamm ein Topos in der Bucht von Syllabab. Pardon, was wollt ihr hören? Wahre Geschichten, Märchen? Poetisch oder heroisch? Ach, alle auf einmal in einer. Bei der Vulva der Heiligen. Macht eine Inhaltsangabe, einen Kurztitel, was drin vorkommt oder nicht und wie es endet, wenn's endet. Kurz? Kurz, mit Ritter, der seinen Lieblingsdrachen tötete und darauf verzweifelte. Drachen gibt's nicht. Wohl, und doch gibt es Drachen. Sie furzen Feuer und es stinkt nach faulen Eiern. Nein, Monsieur, solche Geschichten nie wieder. Keine Heiden, keine Backöfen, weg mit dem Dreck. Eisenschall, gibt es Drachen oder nicht? Ich habe persönlich noch keinen gesehen, aber wenn er nicht existiert, kann man ihn als Metapher verwenden. Recht gesprochen, Eisenschall. Der Drache ist ein Topos, also hat er seine eigene Wahrheit, die der Realität überlegen ist. Pepe Aristoteles, ist das kompliziert mit dem Dichten? Ganz recht, lieber Bruder. Vom Ritter, dem der wahre Feind abhanden kam und der kein neues Feindbild fand? So ist es mir hick und zick immer gegangen. Ich habe mein Lebtag kein Feindbild von Wert gefunden. Man findet sein Feindbild nicht am Wegesranft, Adamar. Man schafft und erringt es sich. Ach so. Vom alten Kreuzritter, der lendenlahm wurde, seine Wunden leckte und fromm ward. Ach ja, bitte doch diese Story. In der gibt es wahrscheinlich so viele Wahrheiten, die alle wollen zur Geltung kommen, dass ein wahres Gedrängel herrscht. Zur Sache, dieses Vorgeplänkel ist blöd. Ein Kardinalelement, das ist immer die Frau, wie sie liegt und weht. Vor dem Kampf und danach. Und wie man sie hinkriegt in der Poesie, also die süße Haut und die Titten, pardon, und den Po und das Beinchen, das Füßchen. Recht gesprochen, Timidos, man könnte das Verfahren abkürzen irgendwie, indem ein jeder nennt, was er will hören. Dann kann der Bülon das rechte Mixtum anrühren. Ja, so könnte man es einrichten. Gewissen Wert so im Garn und wegen der Wahrheit tätig legen auf die Frau, die Scham, die Feigheit. Und danach vom Kampf als inneres Erlebnis, wenn's wahr ist. Und warum immer alles den Bach runtergeht. Ach ja, das wär's. Ich will wissen, warum immer alles schiefläuft auf Erden, so seit Damaskus. Und ich hätte gern eine simple Story mit dem Titel Ja, muss das alles sein, was ist. Oh, Parabel. Da steckt Abel drin. Verlass mich nicht. Ich bin nicht betrunken. Als Medikus weiß ich, was dem Menschen frommt. Ich hätte gern eine wahre Geschichte von Elfen und Gnomen und ein Dings, Einhorn soll auch. Ach, ihr Herren, so viel Welt, so viele Geschichten und so viele Wahrheiten. Also ich wüsste gern mehr über die Backofengeschichte. Warum, wieso, warum da, warum dort, was alles, wann und wie. Aber schönste Alabaster, warum um Himmelslöcher willen, warum? Weil ich die Geschichte komisch finde. Da kriechen zwei Ritter in eine. Bitte, Alabaster, wir kennen diese Story bis zum Überdruss. Nie wieder Backöfen. Komisch. Nie wieder in eine alte Rüstung. Ihr findet das Garn komisch? Selten was Komischeres gehört in meinem Leben. Wenn die Geschichte wahr ist. Leider. Aber auch wenn sie erfunden wäre. Wirklich? Wahrhaftig. An den wahren Geschichten hängt viel. Man muss sie jetzt nur modern. Nee. Muss nicht sein. Wie, was? Diese beschissene Story ist wirklich wahr? So wahr, wie es nur geht. Gewissen Wahrheitswert hat sie schon, aber ich kroch früher aus dem Backofen und... Stopp! Mit den Wahrheiten muss man enorm sparsam umgehen. Ich muss jetzt schlafen. Dann schreibe ich meine Story, wie ich blind den Ritter d'Ambert alle machte. Pardon, Version 412. Er fing an zu scheißen. Was, Timidos oder du? Passt auf, teure Freunde. Es war der Mittag. Wie geht's weiter, Chimara? Agonales Missgeschick oder der Backofen. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Athema Klaus Herm, Alabaster Elisabeth Trissener, Bülon Traugott Bure, Chimara Walter Pfeil, Eisenschall Friedhelm Tock, Timidos Henning Schlüter, Vigilius Thomas Thieme. Ton Peter Kainz, Technik Wenke Decker, Regieassistenz Heike Tauch, Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1998.